Zum ersten Jahrestag des Besuchs des verehrten Genossen Kim Jong-un im Vereinigten Elektrolokomotivenwerk Kim Jong-tae fand am 18. Juli eine Gedenkveranstaltung statt. Daran nahmen teil der Leiter der politischen Abteilung des Eisenbahnministeriums, die Funktionäre und Arbeiter des Werkes. Der Referent verwies darauf, dass Genosse Kim Jong-un im Juli zu C104 2015 während seines Besuches im Werk die Flamme der Modernisierung der Eisenbahn angezündet habe und dass alle Funktionäre und Arbeiter des Werkes im zurückliegenden einen Jahr getreu seiner Hinweise unter dem hoch erhobenen Banner der Entwicklung mit eigener Kraft den Geist der heroischen Kim Il-sung und Kim Jong-il-Arbeiterklasse nachhaltig demonstriert hätten.